بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. على سوق بيت الله سبحانه وتعالى dem Herrn der Welten, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen und Gottes Segen und Heil seiner Propheten Muhammad und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis am Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Wir sind immer noch in der zweiten Sura des Koran, in Surat al-Baqarah. Die Kuh ist die zweite Sura und wir wollen heute inshallah die Verse ungefähr von 43 bis 48 uns mal anschauen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es geht immer noch um die Kinder Israels, die angesprochen worden sind, und er sagt ihnen, nachdem er ihnen klar gemacht hat, dass sie die Wahrheit aus ihren eigenen Büchern bezeugen sollen, fordert Allah subhanahu wa ta'ala auf und sagt ihnen und verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden. Befehlt ihr denn den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst? Wo ihr doch die Schrift lest, begreift ihr denn nicht und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet? Es ist freilich schwer, nur nicht für die Demütigen, die daran glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm zurückkehren. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe, und dass ich euch von den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe, und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen übernehmen kann und von keiner Fürsprache noch Ersatzleistung angenommen wird und ihnen keine Hilfe zuteil wird. Wa alaikum salam. Über den 43. Vers haben wir letztes Mal schon gesprochen, aber nochmal zusammengefasst, Allah subhanahu wa ta'ala fordert die Juden auf, das Gebet As-Salah, das Gebet der Muslime mitzubeten und dass sie die Abgabe entrichten sollen und dass sie sich verbeugen sollen mit denjenigen, die sich im Gebet verbeugen. Und das Gebet ist eine Eigenschaft eines Muslims. Leute, die ihre Gebete nicht verrichten, befinden sich sehr stark am Abgrund. Und also das Gebet wird man dazu gezwungen, wenn man als Muslim alt genug ist. Das ist also keine Sache, die man freiwillig entscheidet, wenn man Muslim, sich muslimische Eltern hat und als Muslim auch erzogen worden ist. Und die Abgabe, die wird auch erzwungen, wenn jemand die Abgabe nicht bezahlen möchte, obwohl er sie bezahlen muss. Denn die Abgabe, Zakat, was bedeutet auch etwas Zusätzliches, oder das bedeutet auch die Reinigung. Und Zakat ist nämlich ein Recht der armen Menschen. Das heißt, es gehört der Person eigentlich gar nicht, die Zakat herausrücken muss. Und verbeugt euch im Gebet mit denen sich Verbeugenden, haben wir gesagt, weist darauf hin, dass die Juden in ihrem Gebet keinen Ruku' haben. Und es weist darauf hin, dass man, dass das Ruku' ein Bestandteil des Gebetes ist, weil man in der Sprache, auch im Deutschen, ein Ganzes durch einen Teil des Ganzen manchmal beschreibt. Und das ist in dem Fall Ruku' als Teil des ganzen Gebetes. Und wir haben auch gesagt, dass dieser Vers darauf hinweist, dass das Gebet, ihr wisst, es gibt ja zwei Meinungen unter den Fuqa, ob das Pflichtgebet in der Moschee Pflicht ist, Entschuldigung, dass ja das Pflichtgebet in der Moschee in der Gemeinschaft Pflicht ist, oder ob es Fardu Kifaya ist, das heißt, wenn ein Teil davon in der Moschee beten, dann reicht es aus. Und wir haben gesagt, dass die richtigere Ansicht ist, dass es, sobald man den Adhan hört, dann muss man das Gebet in dieser Moschee, in der jeweiligen Moschee verrichten. Das haben wir alles gesagt. Und das Zakat ist deswegen auch wichtig, weil es die muslimische Gemeinschaft stärkt. Dann richtet Allah subhanahu wa ta'ala das Wort an die Juden und sagt, befehlt ihr denn den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die Schrift lest? Die Ulama haben gesagt, befehlt ihr denn den Menschen Güte? Die Güte ist natürlich damit als Gute gemeint, aber jetzt besonders in diesem Fall den Glauben an die Tora und den Glauben an das, was die Tora ankündigt. Denn die jüdischen Schriftgelehrten, die Rabbiner, pflegten ganz normal in den Synagogen zu predigen und die Leute aufzurufen, an diesem Glauben festzuhalten und zu glauben und auch das, was in der Tora steht, umzusetzen und daran zu glauben. Und wenn dies der Fall ist, dann rufen sie ja automatisch auch dazu auf, an alles zu glauben, was in der Tora ist und auch an alle Prophezeiungen. Und wie ihr wisst, wurde ja unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Tora und im Evangelium angekündigt. Das heißt, wenn sie wirklich wenn sie schon die Menschen dazu auffordern, an dieses Buch zu glauben, sollten sie die Ersten sein, die das umsetzen, was da drin steht, und dann an den Koran und an den Islam glauben. Deswegen sagt Allah SWT eben, befehlt ihr den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die Schrift lest. Und hier werden diejenigen Gelehrten einer Religionsgemeinschaft oder überhaupt Gelehrten einer Wissenschaft angegriffen, die, obwohl sie Wissen haben, dieses Wissen nicht in die Tat umsetzen. Und obwohl sie die Schrift lesen, wa antum tatluna al-kitab, dann sagt der Sheikh al-Bakr al-Jazairi, was ist, wenn... Dann sagte der Gelehrte in Bezug auf diesen Vers, dass es geht also besonders um diejenigen Menschen, die Wissen haben und dieses Wissen nicht in die Tat umsetzen. Und hier heißt es dann, wo ihr doch die Schrift lest. Jetzt gibt es sogar Menschen, die nicht einmal die Schrift lesen. Also diese Menschen werden angegriffen und sie wissen, was in der Schrift steht. Und manche, auch Muslime, ihr müsst ihr immer verstehen, hier werden zwar Juden angesprochen, aber wir sind erst recht angesprochen. Und unter den Muslimen gibt es auch Muslime, die den Koran nicht lesen können oder ihn auch nicht verstehen oder ihn lesen und ihn nicht verstehen oder sich überhaupt gar nicht einmal darum kümmern, was da drin steht in diesem Koran. Also diese Menschen sind dann noch übler als diejenigen, die es lesen und nicht verstehen. Also Menschen, die überhaupt nicht einmal sich die Mühe machen, den Koran zu verstehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, begreift ihr denn nicht, afala ta'qilun? Denn durch den Verstand, der Verstand sagt einem, dass man, wenn man zu einer guten Sache aufruft und davon überzeugt, dass sie auch gut ist, dass man der Erste sein soll, der diese gute Sache in Anspruch nimmt. Und ebenso, wenn man eine schlechte Sache verbietet, dann sollte man der Erste sein, der sich dieser schlechten Sache entsagt, weil man ja weiß, dass diese Sache auch schlecht ist. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und untersucht und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Es ist freilich schwer, nur nicht für die Demütigen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diesen Vers natürlich wie den ganzen Koran selbst umgesetzt. Und dort heißt es, und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Die Standhaftigkeit, As-Sabr, oder auch Geduld übersetzt, je nach Zusammenhang, bedeutet, oder die Geduld wird in drei Kategorien eingeteilt, sagt man. Die erste Art von Geduld ist die Geduld vor der Ungehorsamkeit. Das heißt, dass man eben keine Sünden begeht. Dass man geduldig beharrt, eine Sünde nicht zu begehen. Diese Art von Geduld ist lobenswürdig. Und die zweite Art von Geduld, die auch lobenswürdig ist, ist die Geduld bei schicksalhaften Schlägen oder bei negativen schicksalhaften Schlägen, wenn einem ein Übel widerfährt, dass man in diesem Fall geduldig ist. Und die dritte Möglichkeit oder die dritte Art von Geduld ist die Geduld bei der Gehorsamkeit. Das heißt, wenn man zum Beispiel sein Gebet verrichtet oder irgendeine gute Tat tut für Allah subhanahu wa ta'ala, dass man dabei standhaft ist. Wenn man zum Beispiel etwas lernt für Allah subhanahu wa ta'ala, dass man das aufrichtig durchzieht und nicht aufgrund schwacher Geduld sein Lernen, besonders in Bezug auf den Islam, abbricht. Und das Gebet, indem wir Hilfe suchen sollen oder indem wir Stärke suchen sollen, lenkt uns auch ab oder hält uns davon auch ab, Verwerfliches und Schändliches zu tun, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Ankabut, in der Surah 29, Vers 45, verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird und verrichte das Gebet. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das ist ein Maßstab, in dem wir uns selbst messen können, inwiefern wir unsere Gebete richtig verrichten, wie wir es verrichten müssen. Unser Prophet, so ist es überliefert worden, immer wenn ihn eine Angelegenheit bedrückt hat, dann floh er zum Gebet. und versuchte dann dort seine Hilfe zu suchen im Gebet, weil er dort mit Allah subhanahu wa ta'ala direkt spricht. Und auch pflegte er zu sagen, zu Bilal radiallahu anhu, arihna bis Salah, das heißt, befreie uns, O Bilal, bis Gebet. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es ist freilich schwer, dieses Gebet, nur nicht für die Demütigen, Al-Khashi'in. Und das ist wieder ein Maßstab für uns, dass wir sehen können, ob wir unsere Gebete richtig verrichten oder nicht. Für die Demütigen ist es schwer, daraus ergibt sich, dass es für diejenigen, die nicht im Gebet demütig sind, für die Demütigen ist es nicht schwer, daraus ergibt sich, dass es für diejenigen, die nicht demütig sind, schwer ist. Und wenn einer zum Beispiel fühlt, dass ihm das Gebet schwerfällt und das nur mit Mühe macht, nur um die Pflicht getan zu haben, dann kann er davon ausgehen, dann ist es auch sicher so, dass er nicht demütig im Gebet war. Und der Demütige im Gebet vergisst alles um sich herum, sobald er eben Allahu Akbar sagt und sein Gebet beginnt. Denn er befindet sich im Gespräch mit Allah subhanahu wa ta'ala und er möchte auf keinen Fall in diesem Gespräch unterbrochen werden oder gestört werden. Und diejenigen, die demütig sind, machen sich das nämlich im Gebet bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich ihnen zugewendet hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen auch antwortet, wie wir in Surat al-Fatiha gesehen haben. Nach jedem Vers, den wir lesen, von den 7 Versen in Surat al-Fatiha, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu uns etwas. Und sie machen sich das bewusst. Und wenn einem bewusst wird, dass Allah mit einem direkt redet, dann würde man niemals an andere Sachen denken als an das Gebet. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Menschen noch weiter und sagt, die daran glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden. Und zwar mit diesen Gebeten, die sie gerade verrichten, werden sie ihrem Herrn begegnen. Und er wird sie dafür zur Rechenschaft ziehen und sie dafür belohnen für diese Gebete, was sie verrichtet haben. Und wie ihr wisst, hat der Mensch von seinem Gebet nur das, womit er im Geist anwesend war. Und sie werden also ihrem Herrn begegnen und das machen sie sich bewusst, um gerichtet zu werden. Und sie wissen, dass sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. An einem Tag, am Tag der Auferstehung. Danach spricht Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Israels ein zweites Mal an, innerhalb von 6 oder 7 Versen, und sagt zu ihnen zum zweiten Mal, O Kinder Israels, welch eine schöne Anrede das ist, wie wir gesagt haben, obwohl sie es geschafft haben, die Gunsterweise von Allah subhanahu wa ta'ala zu leugnen, wie kein anderes Volk sie geleugnet hat. Und trotzdem werden sie noch mit diesem edlen Namen angesprochen, O Kinder Israels. Allah subhanahu wa ta'ala ruft sie zu sich, obwohl sie verflucht sind durch die Zunge von Dawud und Isa, alayhim salatu wassalam. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der Barmherzige, will ja, wie er sagt im Koran, Wallahu yuridu an yatuba alaykum, und Allah will von euch die Reue annehmen. Und so ruft er die Kinder Israels zu sich und sagt, O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe. Und wir haben gesagt, warum gedenkt meiner Gunst, warum heißt es nicht, dankt mir für das, was ich euch erwiesen habe, weil nur durch das Gedenken wird man dankbar. Wenn man nicht gedenkt, wird einem nicht bewusst, wofür man dankbar sein soll. Damit es also aus dem Herzen kommt, muss man sich darüber Gedanken machen oder sich bewusst werden, was Allah subhanahu wa ta'ala, welche Gnaden er einem hat zukommen lassen. Und dass ich euch von den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. Die Mufassirun sagen, die Kinder Israels wurden bevorzugt und vor allen Weltenbewohnern zu jener Zeit, als unter ihnen die Propheten verweilten. Also nicht noch bis heute, sondern zu der Zeit, wo Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen die Propheten sandte und wo es keine Zeit gab, wo kein Prophet unter ihnen verwalte, da waren sie auserwählte Menschen von Allah subhanahu wa ta'ala und nachdem sie den Propheten und Gesandten Allahs Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam verleugnet haben, nutzte ihnen nichts mehr, dass sie durch solche Gunsterweise ausgewählt worden sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala warnt sie und spricht sie immer noch an und sagt, und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen übernehmen kann und von keiner Fürsprache noch Ersatzleistung angenommen wird und ihnen keine Hilfe zuteil wird. Allah subhanahu wa ta'ala erinnert sie an den Glauben an den jüngsten Tag, an den sie ja selbst glauben, und macht ihnen bewusst, dass sie, indem er sagt, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen übernehmen werden kann, macht ihnen bewusst, dass ihnen die Tatsache, dass sie von den Propheten Israel a.s. abstammen, nutzt ihnen gar nichts. Nutzt ihnen gar nichts, denn sie werden jeder für sich selbst einzeln Rechenschaft ablegen müssen. Und der Mensch bestimmt für sich selbst seinen Ausgang. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, Surat Ash-Shams, in dem schwört er mehrmals hintereinander. Wir können mal zählen, wie oft er schwört, indem man uns etwas sagen möchte. Ihr wisst ja, man schwört ja, um etwas zu betonen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der 91. Surah Ash-Shams, die Sonne, im Namen Allahs, des Allerwärmers, des Barmherzigen, bei der Sonne und ihrer Morgenhelle und bei dem Mond, wenn er ihr folgt und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt und der Nacht, wenn sie sie überdeckt und dem Himmel und dem, der ihn aufgebaut hat und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat, sind 11 und die dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was er uns auch sagen möchte, und sagt, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sie läutert, und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt. Der Mensch hat, ihm ist die Sittenlosigkeit eingegeben worden und die Gottesfurcht, und er entscheidet selbst, welchen Weg er gehen möchte. Und da nützt ihm die Verwandtschaft nichts. Und in diesem Vers haben wir auch einen Hinweis darauf oder eine klare Aussage darauf, dass die Juden, die hier angesprochen worden sind, wenn sie in dem Zustand sterben, in dem sie gerade sind, dass sie am Tag der Auferstehung zu den Verlierern gehören werden und zu den Höllenbewohnern gehören werden, die ewig in der Hölle bleiben werden. Warum? Weil wir haben ja schon erfahren durch unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es am Tag der Auferstehung Shafa'a geben wird, Fürsprache geben wird. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas einer anderen Stelle annehmen kann. Und er spricht die Juden an und von keiner Fürsprache noch Ersatzleistung angenommen wird. Weil von einem Kafir wird keine Fürsprache angenommen. Und die Kuffar werden auch nicht durch Fürsprache aus der Hölle rauskommen können. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier klar in diesem Vers, dass die Juden, wenn sie nicht an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben, an den Koran, dann werden sie zu den Höllenbewohnern gehören. Noch nicht einmal hat Allah subhanahu wa ta'ala die Fürsprache von Noah angenommen. Ne? Wie ihr wisst, hat Nuh alaihi salam in der Surat Hud, gucken wir uns mal an, Surah Hud, das Vers, Surah Nummer 11, Vers 45. Ihr kennt die Geschichte, dass Noah sein Schiff gebaut hat, um von Allah subhanahu wa ta'ala gerettet zu werden. Und sein Sohn wollte nicht mitten aufs Schiff kommen. Und nachdem er dann ertrunken ist, sein Sohn, sagt Nuh alayhi salam, das heißt im Koran, und Nuh ruft zu seinem Herrn. Er sagte, mein Herr, mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen, weil Allah hat ihm versprochen, dass seine Angehörigen errettet werden. Mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen und dein Versprechen ist wahr, oder dein Versprechen ist die Wahrheit, und du bist der Weiseste, derer die richten. Und Allah antwortete ihm und sagte, O Nuh, er gehört nicht zu deinen Angehörigen, er ist eine Tat, die nicht rechtschaffen ist. So bitte mich nicht um etwas, wovon du kein Wissen hast, ich ermahne dich, nicht zu den Toren zu gehören. Also hat Allah auch die Fürsprache von Nuh a.s. nicht angenommen. Unser Prophet s.a.w. Durfte auch nicht für seine Mutter um Vergebung bitten. Unser Prophet s.a.w. hat uns in Sahih Muslim mitgeteilt, dass sein Vater selbst ein Höllenbewohner ist. Und was wir auch noch mitgeteilt bekommen haben von unserem Propheten s.a.w. ist, dass Ibrahim a.s. am Tag der Auferstehung Folgendes sagen wird. Denn Ibrahim a.s. er sagt im Koran, O mein Herr, erniedrige mich nicht an dem Tag, an dem sie auferstehen werden, also die Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erhört die Gebete der Propheten, solange sie in dem Bereich sind, wie Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt hat. Und Ibrahim a.s. wird zu seinem Herrn am Tag der Auferstehung sagen: Ja Rabb, o Herr, laqad wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'athun. O mein Herr, du hast mir versprochen, dass du mich nicht erniedrigen wirst, am Tag, an dem sie auferstehen. Wa hadha abi al-ab'ath finnar. Also, er sagt dann, das ist hier mein Vater, er ist in der Hölle. Was ist denn eine größere Erniedrigung, als dass mein Vater, also in der Hölle ist? Und dann wird Azar, sein Vater, der Vater von Ibrahim, vor Ibrahims Füßen geworfen. Aber nicht in der Gestalt, wie er war, sondern in der Gestalt einer Hyäne, die mit Blut und Eiter bedeckt ist. Und dann sagt, also es ist eines der, das ist das schrecklichste Tier, was man sich vorstellen kann, was es in diesem Leben gibt. Ein ganz hässliches Tier. Und dann wird Ibrahim sagen, suhran, suhran. Das heißt, weg mit ihm, weg mit ihm. Und dann wird er wieder in die Hölle geworfen. Na, ein Grund, warum die Kinder Israels den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geleugnet haben, haben wir gesagt, sie haben, oder haben wir angesprochen, sie haben geträumt und träumen immer noch von dem großen Königreich Israel. Von dem großen Königreich Israel, das geregiert worden ist damals von Dawud a.s. und von Ibrahim, von Sulaiman a.s., obwohl diese beiden Propheten den größten Abstand haben von den heutigen Juden oder von den Juden, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geleugnet haben. Und als dann unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht von der Nachkommenschaft von Israel war, sondern von Ismail, dann haben sie ihn geleugnet. Und das Problem ist jetzt, wie man offensichtlich sehen kann, warum sie auch deswegen erniedrigt sind bei Allah subhanahu wa ta'ala, weil diesen Grund. Es ist kein Grund, jemanden als Propheten zu leugnen, nur weil er von einem anderen Vater abstammt, als den man erwartet hat oder auf den man gehofft hat. Das ist kein Grund, warum man einen Propheten leugnen darf. Und auch am Tag der Auferstehung wird keine Ersatzleistung angenommen werden. Das heißt, für diesen Juden, wenn er den Propheten sallallahu alaihi wasallam geleugnet hat, und es gilt nicht nur für die Juden, es gilt für alle Menschen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam von ihm gehört haben und ihn geleugnet haben, wird für diesen Menschen keine Ersatzleistung angenommen. Also es wird für ihn kein anderer Mensch in die Hölle gehen dürfen. Oder selbst wenn jemand sagt, ich gehe für ihn oder übernimmt die Sünde von jemand anderes und sagt, ich muss sowieso in die Hölle gehen, nehme ich das auch noch dazu. Das ist auch nicht erlaubt. Und auch die Propheten dürfen nicht die Sünden von solchen Menschen auf sich nehmen. Na, wir haben gesagt, dass in dem Vers befehlt ihr denn den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die Schrift lest. Da werden die Menschen zur Rechenschaft gezogen, die zum Guten aufrufen, aber es selbst nicht tun und die das Schlechte verbieten, es aber selbst tun. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in seiner Nachtreise, hat Jibril a.s. ihm Menschen gezeigt, die eben auf eine bestimmte Art und Weise durch Feuer bestraft werden. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer sind diese? Und Jibril sagte zu ihm, Ha'ula khutaba'u ummatik. Das sind die Prediger deiner Gemeinschaft. Diejenigen, die den Menschen das Gute gebieten, es aber selbst nicht tun, und die ihnen das Schlechte verbieten, es aber selbst tun. Das aber die Fuqaha haben trotzdem eine Sache gesagt, die wichtig ist, aber nicht falsch verstanden werden darf. Wenn man eine gute Tat tut und dazu aufruft, ist das das Beste. Wenn man eine gute Tat nicht tut, und dazu aufruft, ist das die zweite Stufe. Wenn man eine gute Tat nicht tut und auch nicht dazu aufruft, ist es die nächste Stufe. Also, wenn man eine gute Tat selbst nicht tut, soll das einen nicht davon abhalten, die anderen Menschen nicht dazu aufzurufen zu können. Vielleicht kann man diese Tat selbst nicht vollziehen. Also zum Beispiel kann es ja sein, dass die Ulama zum Dschihad aufrufen und selbst gar nicht in der Lage sind, das aufgrund des Alters auszuführen. Das soll sie nicht davon abhalten, das aufzurufen. Aber selbst wenn man imstande wäre, etwas, irgendeine gute Tat zu tun und den Menschen spendet und man kann selbst auch spenden, tut es aber nicht, soll es einem nicht davon abhalten, nicht zu spenden, sondern man soll einfach die Absicht haben, dass man sich dazu gleich mit aufruft. Und ebenso das gleiche gilt für die Sünden. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich eine Sünde begehe und ich weiß, dass es eine Sünde ist und ich habe die Möglichkeit, die Menschen vor dieser Sünde zu warnen oder den Menschen mitzuteilen, dass die Sünde schlecht ist, dann soll mich das nicht davon abhalten, nur weil ich die Sünde selbst gehe. Es ist natürlich eine Art Heuchelei. Aber es ist aber keine große Heuchelei, es ist eine kleine Heuchelei. Und es ist besser, als wenn man weiß, dass jemand eine rechte Sache tut und ich will ihn nicht einmal davon abhalten, dass er diese Sünde begeht. Wa sallallahu baraka alayhi wa sallam.